1Live. Domian. Das 1Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 1Live. 0800 220 5050. Jo Leute. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio zu unserer Freitag-Nachtausgabe, immer eine Freitemennacht, das kennt ihr ja. Also wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt heute Nacht, dann meldet euch unter 0800 220 5050 oder mailt mir unter domian@wdr.de. Der erste Anrufer heute Nacht heißt Sven und Sven ist 29 Jahre alt. Morgen Sven. Morgen hallo. Domian. Ja, hallo. Weswegen rufst du mich an? Wegen extremer Eifersucht. Wegen extremer Eifersucht, die dich plagt? Ja, auf jeden Fall. Was ist der Hintergrund? Erzähl. Und zwar folgendes. Ich war 4 Jahre, bevor ich mit meiner Freundin zusammengekommen bin, schon in einer Beziehung. Und ich habe meiner damaligen Freundin immer vertraut. Und dann hat sie mich, auf Deutsch gesagt, beschissen. Und seitdem bin ich nicht mehr in der Lage, eine normale Beziehung zu führen. Ich kontrolliere meine jetzige Freundin so sehr, dass ich sie sogar verfolge. Wie lange bist du jetzt mit deiner, der jetzigen zusammen, mit der aktuellen, wie lange bist du mit ihr zusammen? 1,5 Jahre. 1,5 Jahre. Was ist denn damals die Frau, die dich so enttäuscht hat? Was hat die denn gemacht? Ja, wir haben immer gesagt, wenn wir uns bescheißen, wie gesagt, wie auf Deutsch gesagt, dann sagen wir es einander und sie hat es nicht gesagt und sie hat mich monatelang hintergangen. Konkret, ich habe damals rausbekommen und war davon sehr, sehr, sehr, sehr enttäuscht. Ja, also sie hatte monatelang ein anderes Verhältnis mit einem, mit dem gleichen Mann. Ja, mit ihrem Arbeitskollegen. Mit dem Arbeitskollegen. Sie hat dir das dann gestanden? Ja, an einem Morgen, wo ich arbeiten musste. Ich musste damals um 6 Uhr arbeiten. Und da hat es mir gesagt. Ja. Bist du denn vorher auch schon mal sehr enttäuscht worden von Frauen? Abgesehen von dieser? Gar nicht. Überhaupt nicht. Ich, wie gesagt, ich habe immer meiner damaligen Freundin immer blind vertraut. Ich gehe davon aus, dass dann die Geschichte damals zu Ende gegangen ist, weil du auch so verletzt warst. Ja, ich war sehr verletzt. Hast du die Beziehung dann beendet? Beide eigentlich. So, das ist die Vorgeschichte. Ja. Jetzt bist du 1,5 Jahre mit deiner Freundin zusammen und machst ganz merkwürdige Sachen, wie du gerade schon angedeutet hast. Richtig. Du verfolgst sie sogar. Ich verfolge sie sogar, ja. Was heißt denn das konkret? Also ihre Mutter wohnt ungefähr 200 Meter von unserer Wohnung entfernt. Wir wohnen jetzt zusammen. Ja. Und wenn sie sagt, ich gehe mal lieb zu meiner Mutter rüber, dann traue ich ihr einfach nicht. Und ich muss hinterhergehen, das heißt, du und gucken, dass sie in diese Haustüre reingeht. Das heißt, du schleichst heimlich hinter ihr her? Ich schleiche heimlich hinterher. Sie weiß das nicht? Sie weiß das nicht, nein. Schleichst du auch noch auf anderen Wegen heimlich hinter ihr her, wenn sie einkaufen geht oder wenn sie eine Freundin besucht oder so etwas? Ja, mache ich auch. Und ich kontrolliere, was ich damals nie gemacht habe, ihre SMS. Okay, also du schleichst ihr nach. Sie hat dich dabei noch nicht erwischt? Nein, noch nicht. Was ja sonderbar ist, ne? Ja, eigentlich schon. So, du guckst in ihr Mobilfunktelefon, guckst die SMS an. Was machst du noch? Ach, da gibt es so viele Dinge. Sag mal so ein paar Beispiele noch, dann kann ich mir das noch mehr vor Augen führen. Ja, wie gesagt, mit dem SMS ist natürlich aktuell und sie hat damals mal in einer Diskothek einen Job als Kellnerin angenommen. Ja. Und da habe ich mich sogar verkleidet und bin als Gast hingegangen, um zu gucken, wie verkleidet, ob sie nicht irgendwie mit anderen Leuten flirtet. Was heißt verkleidet? Hast du dir einen Bart angeklebt oder was? Nicht so extrem, nur ich habe mich so weit verkleidet, dass sie halt nicht merkt, dass ich da bin und habe mich am Tisch gesetzt, wo sie nicht bedient. Das heißt, sie konnte dich nicht an deinen Gesichtszügen erkennen? Ganz genau. Gibt die Freundin irgendeinen Anlass zur Eifersucht? Das ist ja schlimm, das tut sie nicht. Überhaupt nicht. Sie ist dir wirklich treu und sie ist dir sehr zugetan. Ja, auf jeden Fall. Hat sie irgendwas denn mal mitbekommen, dass du so extrem eifersüchtig bist? Ja, hat sie. Wie hat sie es mitbekommen? Ganz allergisch hat sie reagiert. Wie hat sie es mitbekommen? Sie hatte mal einmal ganz kurz mitgekriegt, dass ich ihr Handy in der Hand hatte. Ah ja. War ich in Erklärungsnot. Ja. Dann hatte ich natürlich irgendwie eine Ausrede erfunden, von wegen, das hat gerade geklingelt, du warst nicht da und... Aber da war sie schon sauer und hat allergisch reagiert, wie du gerade sagtest. Ganz genau, ja. Sprichst du denn mit ihr auch über deine Eifersucht? Ganz oft, ja. Ganz oft. Formulierst du es denn auch, dass du zum Beispiel sagst, dir sei es nicht recht, wenn sie alleine irgendwo hingeht? Setzt du sie da so sprachlich auch etwas unter Druck? Eigentlich nicht. Ich habe nur immer nur gesagt, sie soll mir die Wahrheit sagen, wenn irgendwie mal was ist. Okay, wenn man das aber 10-mal sagt und 20-mal sagt, sag mir die Wahrheit, wenn irgendwas ist, kann das ja schon sein, dass das dem anderen auf die Nerven geht. Geht es ja, deiner Freundin? Ja, deswegen habe ich ja Angst, dass ich alleine nachher dastehe, ja, wegen meiner extremen Eifersucht. Deswegen wollte ich fragen, ob sie schon mal gesagt hat, dass ihr das sehr auf die Nerven geht. Dass du, ja, hat sie schon mal hat gesagt. Sie schon mal gesagt, ja. Das heißt, es geht ja auf die Nerven, dass du oft drüber redest. Ja. Und wenn sie wüsste, was du alles tust, würde sie aus allen Wolken fallen. Ja, ganz genau. Um nicht zu sagen, wäre sie stinksauer. Ja. So, soweit die Fakten. Und soweit ist es dir ja auch schon klar, glaube ich, so wie du es geschildert hast, auf welchen Fehlwegen du da bist, auf welchen Abwegen du da bist. Ja, aber wie kann ich meine Eifersucht besiegen? Was soll ich machen? Was hast du denn schon versucht, die Eifersucht? Ich hab versucht, es alles zu ignorieren. Ich habe versucht, sie nicht mehr zu verfolgen, ihr Freiheit zu geben. Nur ich sitze dann zu Hause in meiner Wohnung oder ein bisschen in unserer Wohnung und habe schweißnasse Hände und bin ganz halt überlegen, was macht sie gerade? Betrügt sie mich gerade? Wie viel Mal hast du es schon versucht, ihr nicht nachzulaufen, so wie du es mir gerade erzählt hast, wenn sie zum Beispiel zu ihrer Mutter geht? Wie viel Mal hast du es versucht, ihr nicht nachzulaufen? Also ich habe sie vielleicht hinterher geguckt, aber hinterher gelaufen habe ich vielleicht ein, zwei Mal geschafft. Aber dann habe ich es auch hinterher geguckt. Mhm. Also ein, zwei Mal hast es geschafft, nicht hinterher zu laufen. Ja, dann war aber auch die Hölle für mich. Mhm. So, das ist jetzt natürlich eine Frage der Abwägung. Ich glaube ja immer sehr an die Macht des eigenen Willens. Wenn man sich zu etwas entschieden hat, glaube ich, dass man sich sehr beeinflussen kann. Dass man gegen den inneren Schweinehund, so sagt man, das kämpfen kann. Das ist aber ein bitterer Kampf. Je mehr so etwas schon strukturiert ist in einem, desto schwerer fällt es einem. Dass es solche Dinge gibt, wie du gerade geschildert hast, dass du schweißnasse Finger hast, wenn du es nicht tust. Ja. Das ist jetzt ein Abwägen. Dass man sagt, ich habe meine ganze Kraft zusammengenommen, und ich schaffe es nicht. Dann, finde ich, sollte man sich von außen Hilfe holen. Ich finde aber, dass man sich nicht zu schnell von außen Hilfe holen sollte, gerade in solchen Fällen, sondern dass man schon sich selbst am Schopf rausziehen sollte, wenn es irgendwie geht. Das heißt, da musst du aber wirklich alles in dir mobilisieren, an Wollen und Willen und Kraft, gegen diese schlimme Neigung zu kämpfen, die dein Glück zerstören wird. Hundertprozentig, Sven. Meinst du? Das glaube ich. Ich habe es aber erst seit meiner ersten Freundin, beziehungsweise seit meiner Hauptfreundin mich betrogen hat. Ja, das ist mir schon klar. So hast du es ja auch gerade geschildert. Aber ja. Ich glaube, wenn so ein Verhalten lange praktiziert wird, ist das der Killer für jede Beziehung. Weil jeder andere, der treu ist, dem geht das irgendwann so auf die Nerven und fühlt sich auch so verletzt und so missachtet, dass eine Beziehung daran kaputt gehen kann. Das musst du dir wirklich vor Augen halten. Ja, was soll ich jetzt deiner Meinung nach machen? Alles ignorieren, sie einfach ziehen lassen. Ja, definitiv. Sie völlig ziehen lassen. Du guckst nicht mehr in ihr Handy. Du läufst nicht mehr hinterher auf der Straße, wenn sie wohin auch immer geht. Und du verkleidest dich schon gar nicht, um zu kontrollieren, was sie in irgendwelchen Kneipen macht. Diese Frau liebst du. Zur Liebe gehört Vertrauen. Und dann muss man auch immer etwas riskieren. Ja. So, wenn du aber merkst, dass das so tief verwurzelt in dir ist und du gar nicht es wirklich nicht kannst, dann hol dir Hilfe von draußen. Aber ich glaube, du musst noch mehr selbst richtig gegen dich ankämpfen, so habe ich den Eindruck. Was meinst du mit Hilfe von draußen? Psychologen? Ja, oder? Das glaube ich. Mhm. Aber erstmal bist du dran. Und deine Willenskraft. Gut. Ja? Alles klar. Mach es für deine Freundin und mach es auch für dein Glück. Zerstöre dein Glück nicht durch diese schlimme Neigung, nämlich der Eifersucht. Alles klar, Jürgen. Alles Gute und viel Kraft, Sven. Ja, ich bedanke mich bei dir. Auf Wiedersehen. Mach weiter so, wa? Dankeschön. Tschüss. Ja, tschüss. Wie immer, freitags eine freie Themennacht, also wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt. Unsere Nummer, kostenfreie Telefonnummer 0800 220 5050 oder meldet mir ganz einfach unter domian@wdr.de und bitte die Telefonnummer unbedingt draufschreiben. Hier ist Karin. Karin ist 30 Jahre alt. Hallo Karin. Hi. Hi. Karin, ja. Was ist dein Thema? Bei mir geht es darum, ich habe jemanden kennengelernt im Januar. Mhm. Und ja, ich war halt auf der Suche nach einem Untermieter und der ist bei mir eingezogen. Mhm. Und da hat sich halt ein One-Night-Stand ergeben und aus diesem One-Night-Stand ist eine Beziehung geworden. Und auch dein Untermieter? Ja. Also Beziehung und Untermieter? Genau. Ja. Das Ding an der Sache ist, dass ich halt Ende Januar schwanger geworden bin von ihm. Und das ging halt alles zu schnell. Finde ich allerdings auch. Innerhalb von ein paar Wochen, ne? Oder? Ja, das ging ratzfatz. Warum bist du von ihm schwanger geworden? Ja, beim dritten, vierten Mal haben wir halt die Verhütung vergessen. Deshalb wird man schwanger. Ja, im Rausch der Gefühle. Du bist 30 Jahre alt. Wie bitte? Du bist 30 Jahre alt. Ich weiß, aber das hat mit dem Alter nichts zu tun. Also wenn man sich mit Leuten unterhält, dann weiß man, dass es, ja. Aber das eigentliche Problem ist eigentlich, dass diese Beziehung halt nicht passte. Also wir waren halt nicht dazu bestimmt, oder wir sind nicht dazu bestimmt, denke ich mal, zusammen zu bleiben. Jetzt wohnt er aber hier, ja. Hat sein Zimmer und ich habe halt gesagt, dass er ausziehen muss, weil die Beziehung halt nicht funktioniert. Das ist eigentlich das reinste Desaster. Ich kann mich hier auf nichts richtig vorbereiten. Es ist eine Zwei-Zimmer-Wohnung und ich brauche halt das zweite Zimmer als Kinderzimmer. Ja. Und habe hier Möbel stehen, Kindermöbel und Klamotten und dies und das schon angesammelt. In 6 Wochen ist es soweit. Ich wollte gerade sagen, es muss ja bald soweit sein dann. Ja, und das, was ich in seinem Zimmer jetzt aufstellen konnte, ist das Kinderbett und der Kleiderschrank. Mhm. Und ja, ansonsten warte ich jetzt darauf, dass er auszieht, weil es auch besser ist. Ja. Sieht er das denn genauso, dass letztendlich eure Beziehung nicht funktioniert? Denke ich schon. Das Problem? Das Problem ist, dass wir streiten seit ein paar Monaten. Mhm. Und das ist ein Zeichen dafür, dass es halt nicht passt. Ja. Und ich habe ihm schon mehrere Male gesagt, wenn er nicht wegen mir bleiben will, dann soll er gehen. Und das macht er halt nicht seit den letzten Monaten. Er ist halt immer noch da und unternimmt Kleinigkeiten, um mich zu unterstützen. Aber das Wesentliche fehlt mir halt. Das Wesentliche heißt, er soll gehen? Das Wesentliche an der Beziehung fehlt mir dafür, dass er bleiben könnte, nämlich emotionale Unterstützung. Ja. Ja, emotionale Unterstützung ist jetzt so ein schönes abstraktes Wort. Liebst du den Mann? Ja, dass er sich körperlich um mich kümmert. Dass er sieht, dass ich schwanger bin und in anderen Umständen bin, dass ich halt andere Bedürfnisse habe als eine Frau, die nicht schwanger ist. Okay, das sind alles so die Aspekte, die dazugehören. Aber die Grundfrage ist ja, ist da Liebe im Spiel noch? Inzwischen möchte ich eigentlich nur noch, dass er erstmal auszieht und dass wir räumlichen Abstand gewinnen. Aha, also du bist ja deiner Gefühle gar nicht so sicher. Das kann bei dir durchaus sein, dass da keine Liebe mehr groß im Spiel ist. Vielleicht. Also ich sehne mich nach ihm, dass er sich mir wieder annähert. Mhm. Gefühlsmäßig. Ja. Aber dadurch, dass ich mich halt alleine gelassen fühle von ihm. Ja. Okay. Ich würde es mir besser gehen, wenn er halt räumlich erstmal geht. Ja. Vielleicht, dass er hier nicht mehr in der Wohnung ist. Vielleicht sehnst du dich ja auch nach einem Bild, das so gar nicht realisiert werden kann, dass er das gar nicht so bieten kann. Aber das ist müßig, jetzt darüber nachzudenken. Was sagt er denn? Was empfindet er denn zu dir noch für dich? Ich habe ihn öfter gefragt, ich habe gesagt, leg die Karten auf den Tisch, sag mir die Wahrheit, was los ist. Mhm. sag, was du für mich empfindest, mhm. und für mich kommt da irgendwie keine klare Antwort rüber. Er sagt halt, ich bin noch hier, ich gebe mir Mühe, sag ich, ja. Hm. Ich war schon zweimal im Krankenhaus wegen vorzeitigen Wehen. Ich darf halt eigentlich gar nicht mehr so viel machen, damit das nicht nochmal ausgelöst wird. Weißt du, wenn jemand fragt, und er lässt mich ständig alleine sitzen. Ja, wenn er sagt, wenn auf die Frage, liebst du die Person noch, wenn da jemand sagt, ich bin hier und gebe mir Mühe, sagt das ja auch schon wieder alles aus. Ja, so. er gibt sich bei Sachen Mühe, das heißt, er macht halt Einkäufe für mich, mhm. und er geht für mich mit dem Hund raus. Also, so solche Sachen. Er geht jetzt zur Hand, aber das ist doch noch alles. Dass er sieht, Karin, dass es mir schlecht geht, körperlich oder was, da lässt er halt so links liegen. Freut er sich auf das Kind? Er hat gesagt, er freut sich. Und er hat auch gesagt, er freut sich, dass es ein Mädchen ist. Ja. Aber wie du das jetzt schilderst, Karin, ist doch der Fall eigentlich völlig klar. Ihr solltet so schnell wie möglich, und das solltest du auch noch mehr befördern und ihm das so klar machen, ihr solltet euch auf jeden Fall räumlich trennen. Mhm. So, und dann muss man mal sehen, wie sich das beruhigt. Dann gibt es ja noch zwei Aspekte in der ganzen Geschichte, nämlich ihr müsst ja auf jeden Fall einen, finde ich, wie auch geachteten, guten Kontakt miteinander pflegen, wegen des Kindes. Ihr seid nun mal die Eltern des Kindes. Ja, das auf jeden Fall. So, und wenn darüber hinaus dann vielleicht doch noch wieder eine Annäherung der Herzen stattfindet, dann ist es umso besser. Aber die Vorgehensweise jetzt ist unbedingt räumliche Trennung. So das wie du sehe es ich auch ja. so. Und das musst du ihm auch wirklich noch mehr klar machen und ich weiß nicht, wie ich ihm das noch klar machen soll. Ich habe ihm mehrmals gesagt, geh, es ist besser, fang an, dir ein Zimmer oder eine Wohnung zu suchen. Ja, was sagt er denn dann? Warum macht er es denn nicht? Ja, er hatte heute gesagt, er wird ausziehen, wie es geplant war. Wie war es denn geplant? Ja, auf den letzten Drücker. Verstehe ich nicht. Also im Oktober kommt das Kind und zum Oktober sollte er ausziehen. Ach so. Naja. Aber mir wäre es eigentlich lieber, wenn er so schnell wie möglich geht. Gut, okay, aber das sagt ja schon mal, dass er auf jeden Fall auch entschieden ist, auszuziehen, wenn auch auf den letzten Drücker, aber er will auch nicht klammern und auf jeden Fall in der Wohnung bleiben. Also, wir reden jetzt auch irgendwie über ein paar Wochen. Ne? Ja, eben. Insofern, entweder hältst du es dann noch aus, die paar Wochen, oder du setzt ihn noch mehr unter Druck und sagst hier, pass auf, komm, ich will, dass es jetzt passiert. Aber ich will dich auch nochmal unterstützen, in der Überlegung, dass ihr auf jeden Fall euch trennen solltet, räumlich. Ja. So, und jetzt musst du sehen, dass du vielleicht ein paar Wochen rausschlägst, aber das Ganze wird sich dann ja sowieso in spätestens dann im Oktober auflösen. Ja. Ja, das auf jeden Fall. Ja. Nur ich hoffe, dass er sich wenigstens melden wird. Dass er wenigstens hier ist und nach der Lütchen gucken wird und... Also wenn er dann erstmal ausgezogen ist. Das Kind interessiert, ja. Okay, gut, das ist ja der nächste Schritt. Da müsst ihr nun, wie alt ist er? Er ist 28. So, da müsst ihr wie zwei erwachsene Menschen miteinander reden, die Verantwortung tragen. Wie regeln wir das, wenn das Kind da ist? Hm. Ja, das ist halt eine Frage, die muss man dann, da muss man sich zu zwingen, wenn da auch noch viele Gefühle irgendwie wirre im Spiel sind. Ja. Liebe Karin, ich wünsche dir alles Gute für die Geburt und alles Liebe dir und deinem Kind. Ja, danke schön. Auf Wiederhören. Tschüss. Aha, jetzt freue ich mich sehr auf eine Anruferin, mit der ich vor zwei Monaten oder vor drei Monaten einmal gesprochen hatte. Und wir haben damals vereinbart, wir rufen dich nochmal zurück und wir fragen, was aus der Geschichte und aus ihrem Vorhaben geworden ist. Ich begrüße ganz herzlich Anne, 66 Jahre alt. Hallo. Ja, hallo Domian. Ich freue mich sehr, dass wir uns sprechen können. Ja. Ich sag mal ein paar einleitende Worte und den Rest kannst du ja vielleicht noch mal ein bisschen eingehender erzählen. Ja, ja. Du bist ein transsexueller Mensch. Ja. Du warst früher ein Mann und bist jetzt eine Frau. Ja. Seit wann bist du eine Frau? Oh mein Gott, nochmal ein gleitender Übergang, so um die 10 Jahre. Um die 10 Jahre. Ich lebe jetzt öffentlich als Frau seit gut 7, 8 Jahren. Und du bist auch operiert? Ich bin nicht vollkommen operiert, das heißt, ich habe die Hoden entfernen lassen, ach so, aber sowas. Sonst Busen und so weiter. Das ist alles, also wenn ich dich jetzt sehen würde, würde ich denken, ist eine gestandene Frau. Ja. Ja. So, jetzt haben wir uns nett unterhalten vor einiger Zeit und da hast du mir gesagt, und da war ich völlig baff, du hast mir gesagt, du wolltest jetzt in deinem Rentner-Dasein, du bist ja, du bist ja Rentnerin, ja. Hättest dir überlegt, in einem Bordell zu arbeiten. Richtig. Und da wurde ich natürlich ganz hellhörig und habe gesagt, was ist denn da los? Warum? Kurios an. Genau, setzen wir da vielleicht nochmal an. Warum hattest du damals die Idee, in einem Bordell arbeiten zu wollen? Weil ich einfach Spaß dran habe. Ich hab, ich werde immer wesentlich jünger geschätzt. Ich bin 66, werde bald 67 und werde immer so in die Größenordnung irgendwo ein bisschen zwischen die 40 und 45 getan. Hey, hey. Und mir macht es Spaß. Ich bin also irgendwo auch Narzisse, anders kann ich nicht sagen. Und ja, bin gerne mit anderen Menschen zusammen. Ja. Du hast es aber, du hattest aber vorher mit diesem Milieu keine Erfahrung, keinen Kontakt. Eigentlich nicht, ne? So meine ich mich auch zu erinnern. Oh, doch, so ein bisschen SM-Partys und so Sachen schon. Ja, okay. Ja, aber nicht in regelrecht, dass ich sage, okay, ich mache das jetzt mal professionell, weil ich es einfach wissen will. So, ja. Und jetzt sind wir natürlich alle ganz gespannt. Machst du es professionell? Ich wollte in einem Laufhaus in Köln sogar arbeiten. Ja. Und aber wir haben die Fußballweltmeisterschaft gehabt, ja. Und jede Menge Ferien, Urlaub und so weiter. Und ich bin in dieser Zeit nicht nach Köln gegangen. Also ich habe so aus verschiedenen Richtungen gehört, lass es mal bleiben, geh mal lieber erst so Oktober, November hin. Ja. Und das habe ich auch so gemacht. Habe aber hier inzwischen im Großraum Nürnberg eine nette Clique kennengelernt. Das ist so, mein Gott, Clubbasis, mehr oder weniger privat. Ja. Und da arbeite ich jetzt seit gut, naja, so 3-4 Wochen als Domina. Du arbeitest jetzt... Interessant. Das ist ja schon schrill. Ja, du arbeitest seit 3-4 Wochen als Domina. Ja, einfach schön. Und so ganz professionell kriegst du auch Kohle für so einen... Das macht auch Spaß. Ja? Ja. Ich achte gar nicht mal so sehr aufs Geld, aber ja, es gibt halt bestimmte Kunden, die wollen mich, ja, so wie ich bin, halt haben und es ist auch viel Unterhaltung bei. Aber es macht dir Spaß. Es macht mir Spaß. Das war ja die wichtige... Ich weiß, dass wir damals drüber gesprochen haben, wo du dir auch noch nicht so ganz sicher warst, ob du Spaß... Genau. Ja, genau. Aber jetzt definitiv, es macht dir Spaß. Ich hatte Zweifel, ob ich überhaupt in meinem Alter und, weißt du, rein äußerlich... Aber ich höre so viel schöne Sachen. Ja. Es macht einfach Spaß. Es hält einen irgendwie jung, glaube ich. Und eine Motivation war ja auch noch, die Rente ein bisschen aufzubessern. Es ist halt so, ich habe mir so ein, wie soll ich sagen, so ein kleines Mehl- und Kohlenlager umgebaut zum Wohnen. Mhm. Und ja, dann muss man halt doch hier und da noch ein bisschen was tun. Achso, also ein Eigenheim, ein kleines Eigenheim, was das Geld kostet. Und dann bekommt man ein Eigenheim. Das ist halt Mehl- und Kohlenlager von der Bäckerei gewesen. Also Wohnzimmer ist schon, sagen wir mal, 50 Quadratmeter aus Balken. Hast du das gekauft, oder? Ja. Hast du das gekauft? Ja. Und auch da helfen mir einige Leute mit. Es macht einfach Spaß. So, jetzt aber nochmal zu deiner Domina-Tätigkeit. Du bist Domina, das heißt, du bist Sexualität bei dir passiert nicht. Nein. Ja und nein. Es kommt auf den Kunden an. Ja. Was sind denn so die, ich meine, so viel Erfahrung hast du jetzt noch nicht, aber immerhin ein paar Wochen. Was sind denn so die, sag doch mal so ein paar Beispiele, was die Kunden von dir wünschen? Na, erstens mal altersmäßig so zwischen 27 und 45. Ja. Am interessantesten sind die Verheirateten und ja, wünschen Bestrafung und es sind Männer, verbal. Ne? Es sind Männer, die zu dir kommen. Ja. Also verbal, indem du sie beschimpfst, erniedrigst. Erniedrigen. Zum Beispiel, mein Gott, nochmal Festbinden anmachen und mal ganz offen sagen, aufgeilen und dann im Regen stehen lassen und so, wie ich es will. Ich halte die Spannung, wie ich es will. Und natürlich mit einem entsprechenden Outfit und so weiter. Und das heißt, du hast eine Lederkorsage? Ja. Und High Heels und die üblichen Sachen. Ja. Und ja, und es macht halt, mir macht es Spaß und ich merke ja selber, wie es dem gegenüber Spaß macht. Ist das für die Männer ein besonderer Anreiz, dass du eine transsexuelle Identität hast? Du wirst lachen. Ich habe jetzt in der relativ kurzen Zeit drei, die mehr oder weniger Stammkunden geworden sind. Und da habe ich auch erstmal von meiner, also naja, Chefin, zu hören gekriegt, Mensch, bist du nicht doof, mach das, weil ich gesagt habe, ja, der war doch schon mal da und so weiter. Nee, mach das und ja, warum denn nicht? Ja. Nee, regelrecht Stammkundschaft und ja, ist sehr viel Unterhaltung auch bei. Also nee, meine Frage war gewesen, ist gerade ein bisschen untergegangen, ob die Männer das besonders anzieht, dass du transsexuell bist? Ja. Ah ja. Unbedingt. Das heißt, wollen die auch irgendetwas sehen? Wollen die sehen, wie du unten gebaut bist und wie du aussiehst? Ja. Nee, weißt du, ich zeig viel. Ich zeig Busen und, aber das gewisse Etwas, nein. Das nicht. Das kriegen sie nicht zu sehen. Aber die Man kann mal so eine zufällige Berührung machen, aber nicht mehr. Mhm. Jetzt hast du gerade gesagt bei mir, also eine Andeutung gemacht, dass es für dich durchaus auch einen sexuellen Thrill hat, das Ganze zu machen. Ja, irgendwie so ein bisschen. Es macht Spaß. Macht es nur Spaß oder macht es dich sexuell auch an? Wie soll ich das sagen? Während des Geschehens selten. Doch, da waren zwei dabei, da war auch eine Frau mit dabei, ein Pärchen. Ja. Und ja, es ist schon interessant. Es macht mich zum Teil auch sexuell an, aber ich gehe da nicht so weit. Ja. Es gibt eben nichts weiteres als dieses Rollenverhalten. Ja. Jetzt gestatte mir noch eine Frage zu deiner Sexualität. Du sagst, denn die Hoden sind entfernt worden. Ja. Zu welcher Sexualität bist du fähig für dich? Kannst du onanieren? Hast du einen Orgasmus? Ja, aber selbstverständlich. Das ja, geht Orgasmus alles. In dem Sinne, Sperma gibt es nicht. Ja. Aber ja, ansonsten hast du das volle Gefühl und alles. Kriegst du auch eine Erektion? Ja. Das ist ja auch einer der Gründe, warum ich sagte, in meinem Alter lasse ich nicht mehr komplett umoperieren. Ah ja. Weil das Risiko doch irgendwo bei 2% liegt. Und es ist ja doch ein recht langer Nervenstrang. Und ich weiß nicht, ob die Heilchancen so gut sind. Ich stelle es mir auch doch so einig. Ja, und ich stelle es mir auch ungeheuer schmerzhaft vor. Nö. Nee? Nein, wichtig ist eben bei jeder Operation, auch die Hodenentfernung, hast du nichts gemerkt. Mhm. Die Nachbehandlung der Wundschmerzen, das ist so entscheidend und ich glaube, das ist überhaupt entscheidend für jede Art von Operation. Würde ich gerne noch zu deiner Vergangenheit etwas befragen. Ja. Hast du früher mal ein ganz normales, so normal bürgerliches Leben geführt? Ja, aber selbstverständlich. Ah ja. Also, ja. Das heißt, du warst doch verheiratet? Ich war verheiratet schon zweimal, habe drei Kinder. Hast drei Kinder? Ja. Eins aus der ersten Ehe und die anderen beiden aus der zweiten. Und wir haben ein sehr gutes Verhältnis miteinander. Das heißt, du bist, wie man das so sagt, geoutet. Die wissen Bescheid über dich rundherum. Ja. Und die wissen auch über diese Domina-Tätigkeit? Nein. Das nicht? Nein. Also, so weit muss es dann auch nicht gehen. Die Sexualität von Kindern oder anderen Menschen sind ja eigene Menschen. Mhm. Sollen sie selber herausfinden, das geht sie nicht an. Also, sie haben dich komplett akzeptiert, jetzt als Anne. Sie kennen dich noch mit deinem Männernamen von früher. Ja. Und diese andere Sache, das ist so dein kleines Geheimnis. Das machst du so nebenher. Ja. Gibt es denn Freunde mit dir? Ach du, ich habe so viele Freunde, gute Bekannte, nette Nachbarn, die zum Teil auch wissen, was ich mache, zum Teil sogar mitgehen zu SM-Partys und lebe hier in einem ganz kleinen Dorf. Das ist wirklich kurios. Hattest du denn früher auch schon so eine leichte SM-Neigung? Müsstest du eigentlich, ne? Sonst funktionierte das doch gar nicht. Nein. Hatte ich nicht. Hatte ich absolut nicht. Erstaunlich. Es ist reizvoll. Ich meine, so Spanking und diese Dinge, okay, mal ausprobieren. Ich habe selber auch Verschiedenes dann ausprobiert, aber auch alles erst eigentlich in den letzten 2-3 Jahren an mir selber. Das heißt, ich würde niemals irgendwelche Dinge machen, die ich nicht selber kenne. Ja. Also, was heißt Schmerz? Es geht ja um den vermeintlichen Schmerz. Ja. Zum Beispiel, wenn du jemanden in irgendeinem Raum, zum Beispiel in einem Swingerclub oder so, arbeite ich ja auch zum Teil dann, anbindest und er weiß, er wird von mehreren beobachtet und hat eine Augenbinde an und du machst nur mit ihm Verschiedenes und du lässt ihn dann einfach mal stehen oder so. Und ich sage immer, wenn die Erektion am stärksten ist, höre ich auf. Ja, das sind eben meine speziellen Gemeinheiten. Aber ich finde schon interessant, dein spätes Erwachen. Kannst du richtig sagen. Das kann man sagen, ein bisschen in sexuelle Feinheiten dieser Art. Wie soll ich dir das erklären? Ich war beruflich sehr stark eingebunden, bin auch mit Sicherheit kein unbekannter Mensch gewesen. Darf ich fragen, was du beruflich so die Branche ungefähr gemacht hast? Chipdesign. Ah. Ja, Mikroelektronik, Chipdesign und in ziemlichen Nanostrukturen, also so was heute, es ist einfach heute auch noch modern, was ich gemacht habe. Aber dann hast du es wahrscheinlich auch gar nicht nötig, die Rente mit diesem Job aufzubessern, da steht die Freude oder der Spaß doch wahrscheinlich doch mehr im Vordergrund, was? Du, ich bin ausgestiegen aus der ganzen Sache, beruflich ausgestiegen, das hat sich durch einen ziemlichen Streit mit Banken etc. ergeben. Ich habe einfach aufgehört und habe gesagt, dann müsst ihr euch einen anderen suchen, nicht mit mir. Ja. Und bin in so einen kleinen Ort Richtung irgendwo in der Nähe von Bayreuth mit dem Urwald, sage ich immer, aber landschaftlich wunderbar und Stadt, alles hat man ja in der Nähe. Ich sage, ich habe DSL, habe einen Bahnhof, ein Lokal, ein sehr nettes und eine Telefonzelle hier in dem Ort. Also alles, was man so braucht, die Grundbedürfnisse. Alles, was man so braucht. Wenn man zu dir kommt und möchte eine Stunde oder sagen wir mal zwei Stunden von dir bedienen. Ich arbeite nicht bei mir hier im Haus. Okay, also wenn man, also nicht bei dir im Haus, aber wenn man mit dir eine Stunde oder sagen wir mal zwei Stunden verbringen möchte, was muss man da zahlen? Das kommt doch drauf an. Also irgendwo in der Größenordnung zwischen, mein Gott, nochmal schnell mal so um die 50, 80 Euro. Ja. Und ansonsten, meistens sind es ja doch ein Abend oder so, wenn, also so Pärchen, und ich habe auch eine gute Bekannte, die mitmacht. Ja. Und ja, irgendwo in der Größenordnung bis 250 Euro. Dann lohnt sich das schon. Ja. Liebe Anne, ich gucke auf die Uhr, die Zeit rennt uns weg. Das ist so interessant, mit dir zu sprechen. Da vergeht die Zeit wie im Fluge. Ja. Ich freue mich sehr, dass wir nochmal gesprochen haben. Ach du, das hat mir auch Spaß gemacht. Und vor allen Dingen freue ich mich, dass du etwas gefunden hast, was dir wiederum Freude bereitet. Ja. Und das ist ja schon ein sehr, sehr skurriles Leben, was du da führst und eine sehr skurrile Biografie. Und es ist ein Jungbrunnen. Und das ist ein Jungbrunnen. Ja. Ich wünsche dir alles Liebe, alles Gute und viel Erfolg und viel Spaß weiterhin. Ja, danke dir. Und Domian, weiter so. Toi, toi, toi. Liebe Anne, danke schön. Bist ein Spitzentyp. Dankeschön. Ja, tschüss. Okay. 0800 220 5050, wenn ihr auch gerne mit mir sprechen wollt, ganz wurscht über was, dann meldet euch unter dieser kostenfreien Telefonnummer oder unter der E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Ich könnte euch an dieser Stelle schon mal unsere Themen nächste Woche nennen. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch heißt das Thema "Dieser Gegenstand erregt mich" und in der Nacht von Donnerstag auf Freitag nächste Woche heißt das Thema "Knochen". Ich möchte mit euch rund um das Thema Knochen sprechen. Hier ist die Helene. Stimmt das, Helene? Ja. Hallo Helene, 60 Jahre bist du alt. Ja, guten Abend, Domian. Schön, dass du da bist, ich freue mich. Ja. Weswegen rufst du mich an, Helene? Ja, heute Abend ist ja schon mal über Sucht, wenn auch im Zusammenhang mit Eifersucht, die Rede gewesen. Ja. Und ich wollte etwas erzählen, was mir selber passiert ist in einer Partnerschaft. Ich wollte über eine Sucht reden, die ein absolutes Tabu ist. Ich weiß nicht, ich sehe deine Sendung nicht immer. Mhm. Ich weiß nicht, ob jemals schon bei dir darüber die Rede war. Es ist ein ganz großes Tabu, weil die Betroffenen nie darüber reden. Sie wird auch Schamkrankheit genannt, Schamsucht. Sie ist noch nicht offiziell anerkannt als Suchterkrankung, obwohl es eine wissenschaftliche Untersuchung gab letztes Jahr in der Charité in Berlin. Ja. Und zwar ist es die sogenannte Sexsucht. Sexsucht? Leider Gottes sagen die meisten Leute, wenn sie das hören, oh, so eine schöne Krankheit hätte ich auch gerne mal, weil sie vermuten dahinter, dass es dabei, dass diese Menschen also süchtig sind nach Sex, also nach dem schönen und nach in meiner Meinung nach schönsten Sache der Welt. Bist du denn selbst betroffen davon? Nein, ich bin nicht betroffen, aber ich hatte einen Partner, von dem ich mich jetzt getrennt habe, mit dem ich anderthalb Jahre, wenn auch nicht räumlich, ständig zusammen war, weil er in einer anderen Stadt lebt. Mhm. Und er ist sexsuchtkrank. Wie alt ist dein Partner gewesen, oder ist er? 50. 50 Jahre. Wie hat sich denn diese Sexsucht bei ihm bemerkbar gemacht? Ja, ich muss noch dazu, kurz damit es gut verstehen kann, sagen, er ist alkoholkrank und Sexsucht taucht sehr, sehr oft in Kombination mit Alkoholerkrankung, mit Alkoholsucht auf. Das wusste ich auch noch nicht. Und es wird, weil es so tabuisiert ist, wird darüber nicht mal in den Selbsthilfegruppen von Alkoholikern gesprochen. Mhm. Also ich bin zum Beispiel in eine Selbsthilfegruppe gegangen für Angehörige von Alkoholkranken und konnte über mein Thema überhaupt nicht reden. Das ganz große Problem ist, man schätzt, die Wissenschaftler schätzen, dass ungefähr 500.000 Betroffene in Deutschland gibt. Warum konntest du nicht reden? Weil die anderen das nicht wollten? Haben die weil niemand überhaupt versteht, was Sexsucht ist. So, jetzt aber noch zu deinem Freund zurück. Wie hast du das gemerkt, dass er sexsüchtig ist? Also ich habe zuerst mal von ihm erfahren, als ich ihn kennenlernte. Wir haben uns übers Internet kennengelernt. Mhm. Und du weißt, wie das geht. Das geht eine ganze Weile und bis man sie überhaupt sieht, man spricht lang, dann später telefoniert man. Ich habe gemerkt, dass er Probleme hat, aber ich wusste überhaupt nicht, welche Art von Problemen. Hat er denn am Telefon auch schon viel über Sex geredet? Nein. Überhaupt nicht. Ah, ja. Überhaupt nicht. Gar nicht. So, es geht bei Sexsuchtkranken auch niemals um Sex mit einem Partner. Sondern? Die Sexsucht ist etwas, was sich nur in der Fantasie des Betroffenen abspielt und zum zwanghaften Onanieren führt, bis zu 50, 100 Mal am Tag im Zusammenhang mit Pornos oder mit Internet. Das ist jetzt zum Beispiel für diese Leute besonders leicht zugänglich, da müssen sie nicht mal mehr... Ich muss mal eben kurz unterbrechen, also soweit ich schon mit Sexsüchtigen gesprochen habe, die das von sich gesagt haben, gab es auch Leute, die unglaublich viel Sex praktiziert haben, auch mit anderen Menschen. In dem Fall deines Freundes war es anders. Er hat so oft onaniert. Ja, du hast vollkommen recht. Es gibt die allermöglichsten Spielarten von Sexsucht. Es gibt auch solche, die mit anderen Sex haben, aber es ist nicht so, dass sie Freude daran haben. Und vor allem typisch wie für jede Suchterkrankung, da fehlen ja die Gefühle. Mhm. Sie können keine Gefühle empfinden. Heißt also das denn, mein Freund kannte gar nicht die Verbindung zwischen Sex und Gefühl. Ja, heißt das denn, dass ihr gar nicht miteinander geschlafen habt? So ist es. Ihr habt gar nicht miteinander geschlafen, anderthalb Jahre nicht. Er war sexsüchtig und ihr habt nicht miteinander geschlafen. Er hat bis zu 50 Mal am Tag onaniert. Aber dann ist doch alles blutig. Frag mich nicht. Ich habe ihn natürlich, das hat bei mir eine Weile gedauert, bis ich überhaupt Namen für dieses Problem hatte. Ich dachte am Anfang, das sei Ausdruck dieser Alkoholerkrankung. Das hat eine ganze Weile gedauert, bis ich überhaupt begriffen habe, dass das nichts mit dem Alkoholismus zu tun hat. Hat er dir das denn dann irgendwann gestanden? Ja, er hat darüber gesprochen. Ja, ich habe also weder was das Alkoholproblem angeht, je irgendeine Kontrolle oder ich habe nur gleich, als ich es erfahren habe, am ersten Tag unseres Kennenlernens gesagt, das ist dein Problem. Du musst aber wissen, wenn du in meiner Gegenwart auch nur einen Tropfen trinkst, bin ich zur Tür raus. Ah, denn das Alkoholproblem hat er gleich am ersten Tag offengelegt. Und er hat von dem Tag an nicht mehr getrunken. Ah ja. Wann hat er denn zum ersten Mal über diese Sexsucht gesprochen? Nachdem ich nach einer Weile voller Erstaunen, ich habe natürlich gemerkt, es ist nicht so, dass wir nicht ins Bett gegangen sind. Mhm. Wir waren ja sehr verliebt. Ja. Und er ist ein großer Verführer vor dem Herrn und dann denkt doch jede verliebte Frau, jetzt geht gleich die Post ab. Genau. Und aber die ging nicht ab. Ja, bei ihm schon. Also im Grunde, das habe ich ja alles aus dem Laufe der Zeit festgestellt, er ist früher zu Prostituierten gegangen, er kennt keine andere sexuelle Beziehung. Moment, langsam, jetzt ihr liegt im Bett und er lässt sich bedienen. Das heißt, du hast ihn befriedigt mit der Hand. Ja. Und es kam. Oder was immer. Bitte? Gibt's ja viele Möglichkeiten, ja. Okay, ja, oder was auch immer, genau. Ja, ja. Und aber, dann denkt, aber kein ja, Geschlechtsverkehr. Ja, aber kein Geschlechtsverkehr. Nein. Aha. Hm. Und hat er dann irgendwann zu dir gesagt, dass er so oft am Tag zusätzlich auch noch alleine onaniert? Ja. Also er hat mich keine Zahl genannt, aber er hat es mir, ohne dass ich ihn überhaupt je danach gefragt habe, weil ihn das natürlich unglaublich bedrückt hat. Er fühlte sich wahnsinnig schuldig, das heißt, hat diese sich Zahl, irrsinnig geschämt. Die Zahl, die du gerade genannt hast, die traf nicht auf deinen Freund zu? Nein. Das hast du gelesen? Ja. Ach so. Ich bin sofort zur Suchtberatung gegangen. Ich bin also überall hingegangen, um mir Hilfe zu holen. Wie oft hat denn dein Freund onaniert? Zusätzlich noch. Ich bin natürlich nicht dabei gewesen. Nee, aber ich habe ihn auch nicht danach gefragt. Ach so, aber er hat mir bestimmt einmal oder zweimal am Tag gesagt, dass er ins Internet zum Beispiel gegangen ist. Konnte er denn erklären, warum er keinen Geschlechtsverkehr mit dir wollte, sondern nur diese andere Form der... Nein, er wollte. Er wollte, aber es ging nicht. Ja. Er war eine Blockade. Aber nicht etwa, weil er impotent war, ganz im Gegenteil. Ja, ja. Er hat das nicht verbinden können miteinander. Das ist vollkommen abgespalten. Mhm. Auch die Gefühle, zum Beispiel Zärtlichkeiten oder so. Mhm. Ich habe dann festgestellt, das ist für ihn nur die Brücke, um dahin zu kommen, was er möchte. Mhm. Aber das ist nicht ein Bedürfnis aus ihm heraus gewesen. Mhm. Das heißt, du hast nicht ein einziges Mal eine erfüllte Sexualität erlebt in den anderthalb Jahren. Nein. Warum ist diese Beziehung dann zu Ende gegangen? Hast du sie beendet? Ja. Er hat dann nach relativ kurzer Zeit, also kurz im Verhältnis zwischen, wie es also in der Regel dauert es zum Teil Jahre, bis die Partnerin oder den Betroffenen dazu kriegen, dass er was unternimmt gegen den Alkoholismus. Er hat nach 4 Monaten eine Alkoholtherapie gemacht. Aber ich unterbreche mal eben, du hast doch gesagt, dass er schlagartig aufgehört hat zu trinken, als er mit dir zusammenkam. Ja, aber das, wenn jemand ein richtiger Alkoholiker ist, heißt ja, dass wenn er dann nicht mehr trinkt, heißt ja nicht, dass er dann ist er im Kopf nass, so nennt man das unter Betroffenen. Also all die, jede Suchterkrankung führt ja vor allem zu einer Stoffwechselstörung im Gehirn. Und das ist der Grund, warum Alkoholismus auch als Krankheit definiert wird. Ja. Also oder auch eine nicht stoffgebundene Sucht ist dasselbe. Kann man sagen, dass du mit der Gesamtsituation, also diese Sexsucht, wie du es nennst, und der Alkoholismus, dass du damit nicht mehr zurande kamst und gesagt hast, ich möchte mit diesem Mann nicht mehr zusammen sein? Nein, ich habe natürlich die Hoffnung gehabt, ich habe natürlich zuerst mal gedacht, wenn er diese Alkoholtherapie macht, dass sich dann das andere Problem erledigt. Ich habe erst im Laufe der Zeit begriffen, dass es gehört zum selben Suchtgeschehen, ist aber etwas, was eine ganz eigene therapeutische Behandlung braucht. Warum hast du letztendlich dich von ihm getrennt? Weil nachdem er aus der Klinik kam, letzten Oktober, hätte das übliche Programm, die Leute müssen in Selbsthilfegruppen gehen, müssen weiterhin Therapie machen, das hat er alles nicht gemacht. Mhm. Und er hat vor allem dann zwar nicht mehr getrunken, aber die Sexsucht ging weiter. Mhm. Das heißt, er ist nie clean gewesen. Es ist ja egal, ob man sich eine Flasche Bier an den Mund setzt oder im Kopf nur. Und genau damit wolltest du nicht wieder leben. Und als ich gemerkt habe, dass also alle Hoffnungen, dass es hoffnungslos ist, dass er einfach die Sexsucht, die viel älter ist als der Alkoholismus, dass er da nicht dran geht, das zu bearbeiten. Das ist auch sehr schwer, dafür einen Therapeuten zu finden. Aber das war der Grund, weswegen du dann gesagt hast. Und da habe ich gesagt, und dann ist er auch wieder rückfällig geworden mit dem Alkohol. Ja. Wie ist denn dein Verhältnis heute zu ihm? Hast du noch Kontakt? Ja, wir haben noch sporadischen Kontakt und das ist so ein Verhältnis, also von meiner Seite zumindest, es hat mit sehr viel Trauer zu tun. Das ist ein unglaublich begabter, intelligenter, gebildeter, sensibler Mann. Also eigentlich genau das, was man sich wünscht. Mhm. Wir haben uns wunderbar verstanden, wir haben die gleichen Interessen. Ja. Und aber es geht unmöglich mit so jemandem. Also Sucht und Liebe sind einfach zwei Dinge, die nicht zusammengehen. Ja, das ist ein sehr, sehr guter Satz und sehr stimmiger, richtiger Satz. Ja. Liebe Helene, ich danke dir sehr für den Anruf, dass du darüber gesprochen hast. Wir haben schon hin und wieder mal über das Thema Sexsucht gesprochen, aber du hast natürlich völlig recht, dass das komplett tabuisiert ist und viele am Anfang so schmunzeln und sagen, Sexsucht ist ja super. Ja. Das ist eine sehr, sehr anzunehmende Geschichte und die Menschen leiden wirklich darunter. Ich danke dir, dass du angerufen hast und wünsche dir alles Gute und auch in diesem Distanzierungsprozess, dass du da gut vorankommst. Ja, ich danke, dass du zugehört hast. Alles Liebe. Auf Wiederhören, Helene. Schönen Abend wünsche ich dir. Dankeschön. Tschüss. Und weiter geht es mit Uwe. Und Uwe ist wie alt? Uwe ist 65. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Uwe. Was ist dein Thema? Also ich habe ein Problem. Ich habe nach etwas mehr als 30 Jahren meine Frau verloren und habe dann einen Suizidversuch gemacht. Wann hast du deine Frau verloren? 1995, da haben wir hier gerade ein Haus gebaut. Ja. Und wir waren gerade mit dem Rohbau fertig und dann starb sie von einem Tag auf den anderen an Herzinfarkt. Und das war natürlich der erste richtige Zusammenbruch bei mir. Also ich habe meine Frau sehr geliebt. Und dann nach diesem Suizidversuch bin ich dann in eine psychiatrische Klinik erstmal gekommen. Hast du diesen Suizidversuch unmittelbar danach gemacht? Unmittelbar nicht. Nein, ich hatte in Hamburg mein Haus meinem Sohn gegeben und hatte hier angenommen, dass wir hier ganz schnell mit dem Haus fertig sind. Und habe dann aber, als der Rohbau fertig war und meine Frau dann plötzlich gestorben ist, habe ich den ganzen Kram abgebrochen und wohnte jetzt hier im Winter, im tiefsten Winter, in einem Wohnwagen, den ich mir gemietet hatte, neben dem Rohbau. Und hatte eigentlich keine Bleibe mehr. So, in das Haus konnte ich noch nicht, da gab es keine Heizung oder sonst irgendetwas. Und dann ist mir irgendwann wohl die Sicherung durchgebrannt und ich habe dann wollte dann Schluss machen und dann haben mich Freunde gefunden in dem Wohnwagen und haben mich dann weggebracht. Und was hast du denn gemacht? Hast du dir die Pulsadern aufgeschnitten? Nein, mit Tabletten. Tabletten? Ja. Und wobei, es war vielleicht auch nicht so gedacht, dass ich mich unbedingt umbringen wollte, aber ich wollte mich einfach betäuben, dass ich nichts mehr mitbekomme von dem Ganzen. Das war dann wohl ein bisschen viel. Hast du lange im Krankenhaus gelegen, bis man dich wieder hergerichtet hatte, oder ging es recht schnell? Das ging recht schnell, ja, mit Magen auspumpen und diese Sachen, ne? Das war noch da. Und dann, aber wie gesagt, dann kam ich in eine psychiatrische Klinik für 10 Wochen und wurde da wieder aufgebaut und habe dann eigentlich, ich habe auch immer so diesen Trend, anderen Menschen helfen zu wollen. Und da hatte ich da ja eigentlich genügend Ansprechpartner, also in Gruppen und so weiter. Da habe ich dann auch die Schicksale anderer Menschen da kennengelernt. Und und da habe ich dann eine Frau kennengelernt. Also wir hatten irgendwie, das war, als wenn wir schon ewig zusammengehörten mit einmal. Plötzlich, also haben wir den ganzen Tag zusammengegluckt und wir haben über unsere Probleme gesprochen und sie hatte natürlich noch mehr Probleme wie ich. Sie hatte schon 3 Ehen hinter sich und aus 3 Ehen 3 Kinder und na jedenfalls haben wir uns dann auch immer wieder sporadisch getroffen. Ich bin nachher vorher entlassen worden, 2 Wochen eher wie sie. Ja. Und dann hat sie da sogar, als ich entlassen wurde, schon den ersten Suizidversuch gemacht. Und da hatte sie mich hier angerufen in meinem Wohnwagen und ich habe gemerkt, dass mit ihr irgendwas nicht stimmte. Das heißt, du warst gerade entlassen und wieder einigermaßen hergerichtet und hast dann eine ganz neue Belastung aushalten müssen. Ja. Und dann habe ich, wie gesagt, die Klinik da angerufen. Ich habe dann noch zu ihr gesagt, sie soll es schnell wieder auflegen, damit ich wieder telefonieren konnte. Und habe dann die Klinik angerufen und dann ist sie auch da rausgeholt worden ins Krankenhaus und ist dann wieder... Also praktisch ist das dann wieder gut gegangen. Uwe, jetzt sind wir so ungefähr, ich sag mal so grob, im Jahr 1996 oder so ungefähr. Ja. Ne, was du gerade so erzählst, dass die Geschichte mit ja, das war 96 dann, ja. Wie ist denn, wir machen mal einen großen Sprung jetzt nach 2006. Wie ist es heute und wie geht es dir heute? Ja, das war dann Folgendes. Also wir sind dann also eigentlich immer zusammen. Sie hatte sich von ihrem Mann getrennt. Sie hatte keine Wohnung, sie hatte gar nichts. Und so haben wir beide, letztlich sind wir hier angefangen, das Haus innen auszubauen. Und das war wirklich auch eigentlich eine große Liebe. Ich habe immer gedacht, ich kann ihre Depression kann ich dann irgendwie so durch Liebe und durch, wir sind viel in Urlaub geflogen und all so ein Kram und dann, dass sich das dann ergibt. Und wir haben, solange wir hier gut zu tun hatten im Hause, war auch eigentlich kein riesengroßes Problem. Das fing erst an, als wir dann hier so weit waren, dass wir hier eingezogen sind, zusammen. Da waren wir aber, wie gesagt, wir waren nicht verlobt oder verheiratet. Und dann irgendwann kam immer dieser Tenor von ihr, ja, wenn mir mal irgendwas passiert, dann würden meine Kinder kommen und würden sich hier aus dem Haus rausschmeißen und solche Sachen. Und dann habe ich mir nachher gedacht, mein Gott, dann heiraten wir eben, dann gibt sich das dieses Problem vielleicht auch. Habt ihr geheiratet? Dann haben wir 2000 geheiratet. Ja. Und dann, wie gesagt, der Hochzeitsurlaub, da haben wir einen sehr teuren Urlaub gemacht. Das war eine reine Katastrophe. Da wollte sie da von der Klippe springen und Also sie hat sich nie so richtig berappelt. Nein, ja. Sie hat dann hier insgesamt 7 Selbstmordversuche gemacht im Hause. Das muss ich mal fragen. Ich will dich jetzt nicht drängen im Erzählen, aber lebt die Frau noch? Ja. Bist ich du hoffe, ich hoffe es. Also du bist nicht mehr mit ihr zusammen? Nein, sie ist ja seit November ist sie sporadisch immer wieder weg in Berlin, wo ihre Kinder wohnen. Mhm. Und jetzt ist sie ja natürlich auch schon wieder längere Zeit weg. Und jetzt habe ich heute gerade eine MS von ihr gekriegt, auf einen Anrufbeantworter. Mhm. Da hat sie sich dann für endgültig verabschiedet. Also das ist mein letzter Anruf. Und das sind ja diese Dinge, die sie auch immer schreibt. Aber Uwe, das muss ja die Hölle sein. Du hast damals deine geliebte Frau verloren. Ja. Und machst seit 10 Jahren jetzt so eine Psychohölle durch. Ja. Das muss doch du musst doch fertig sein mit den Nerven. Ich bin auch fertig, ja. Du bist aber immer noch offiziell mit der Frau verheiratet. Ja. Und jetzt hat sie es wieder angedroht, so wie sie es oft schon gemacht hat. Und jetzt mal ganz ehrlich, gibt es so ein Gefühl, dass du dich dabei ertappst, würde sie es doch machen, dann wäre Ruhe? Manches Mal ja, aber ich habe auch eine fürchterliche Angst davor. Klar. Manchmal ja, weil ich sag mir letztlich, ich kann gar nichts daran ändern im Prinzip, weil sie steuert alles ganz alleine. Ja, du hast ja wahrscheinlich auch so viel unternommen und so viel investiert und gegeben. Ja. Und du bist so an deine Grenzen gestoßen, dass da wirklich überhaupt gar nichts mehr zu machen ist. Nein, ich bin ja auch finanziell jetzt schon so weit runter, weil ich habe hier mittlerweile 2 Wohnungen in Berlin eingerichtet. Und habt ihr denn euer Häuschen? Hast du dieses Häuschen noch? Ja. Wohnst du noch? Ja. Und da möchte sie natürlich, sie schreibt mir ja laufend auch Briefe und Karten und sie deutet ja immer wieder an und dass sie mich liebt und. Wo ist sie denn jetzt in Berlin? Bei ihren Kindern? Bei ihrem Sohn. Bei ihrem Sohn. Ist sie denn da gut aufgehoben? Naja, so, sie ist eine sehr reinliche Frau. Sie ist also sehr gewissenhaft und reinlich. Und bei ihrem Sohn, wie gesagt, da lebt sie in so einer Art Höhle, also das wie heute die Jugendlichen wohl überwiegend leben, ne, mit Ikea-Möbel oder sonst irgendwas. Oder ja, die sind ja auch okay unter Umständen. Ja. Und sie fühlt sich da sicherlich nicht pudelwohl, das ist ganz klar, aber sie entscheidet ja selber. Wie soll das denn jetzt für dich weitergehen? Was hast du denn für Pläne? Wie willst du dich weiterverhalten? Ja, ich bin jetzt schon wieder arbeiten gegangen, weil sie räumt ja auch unser gesamtes gemeinsames Konto jeden Monat ab, total. Und mir bleibt eigentlich zum Leben gar nichts. Ich gehe jetzt schon wieder arbeiten. Du bist 65, ne? Eigentlich ja, hast du deine wohlverdiente... Ja, ich hatte auch gedacht, ich gehe in Ruhestand. Mhm. Ne? Aber gab es denn Überlegungen zu sagen, ich lasse mich von der Frau scheiden? Ja, dann hat sie mir natürlich angedroht, dann würde sie sich von Zug schmeißen, ne? Ist überhaupt noch ein Gefühl da? Oder ist ja, von meiner Seite auf jeden Fall. Und oder eine Verpflichtung? Ja, auch, ja. Mhm. Ich habe Angst, also ich fühle mich eigentlich für sie verantwortlich. Verstehe. Ja, das ist ich finde immer so wichtig, wenn man in so einer Lage ist und man da, wenn man in sowas reingeraten ist, dass man neben sich einen guten Berater hat, einen guten Freund, einen klugen Arzt oder hast du jemanden an deiner Seite, der dich so ein bisschen dich stabilisiert und unterstützt? Nein, ich habe überhaupt keine Freunde mehr. Durch unsere Beziehung, ich habe einen sehr großen Freundeskreis gehabt. Das heißt, du kannst dir nie mal was von der Seele reden? Nein, ich habe keinen. Weil sie hat mich bei allen so schlecht gemacht. Ich bin der schlechteste Mensch, den es überhaupt gibt. Und bei allen hat sie mich so schlecht gemacht, dass also alle mit mir eigentlich gar nichts mehr zu tun haben wollen. Eigentlich, Uwe, müsstest du die Notbremse ziehen. Jetzt geht es auch mal um dich und du musst auch an dich denken. Ja. Es dauert vielleicht gar nicht mehr lange, dann bist du auch so ein nervliches Wrack, dass du medizinisch behandelt werden musst. Ja. Ich finde, dass du das Recht hast, jetzt auch auf irgendeiner Weise eine Grenze zu ziehen der Frau gegenüber. Und für dich und dein Wohlbefinden zu sorgen, wenn du so viele Jahre dich dieser Frau aufgeopfert hast, und sie ist ja wirklich ein psychiatrischer Fall offensichtlich. Ja. Weißt du, was wir machen? Ich habe hier im Hintergrund so eine sehr, sehr gute Psychologin heute sitzen, habe ich immer, aber heute eine, die auch in diesem Bereich sehr erfahren ist. Ich würde gerne, dass du mit ihr jetzt mal eingehender sprichst. Ich fände es so gut, wenn du Halt bekämst, dass wir dir vielleicht so ein bisschen helfen können, dass du irgendwo in deiner Gegend dir etwas suchst, dass du stabilisiert wirst. Denn du musst ja auch mal reden. Allein das Reden ist doch schon... Ja, ich werde wahnsinnig. Ja. Ich rede hier ja schon mit Bildern und mit der Wand. Ja. Das ist also klar. Weißt du, und unsere Redezeit ist ja leider auch nur relativ begrenzt. Ja. Deswegen möchte ich dich auch jetzt nicht abwürgen oder einfach so schnell verabschieden. Mir liegt wirklich daran, dass du jetzt mit der Magdalena, mit meiner Psychologin, weiter berätst. Sie hat das Gespräch mitgehört und dann kann man gemeinsam drüber nachgedacht werden. Ich sag dir immer so aus der Ferne, so aus meinem mehr oder weniger gesunden Menschenverstand, dir, denk an dich jetzt mal. Und das kannst du mit gutem Gewissen tun. Du brauchst kein schlechtes Gewissen haben. Ja? Okay. Lieber Uwe, du legst auf und die Magdalena ruft dich zurück. Ja, schönen Dank, Domian. Alles Gute, Uwe. Ja. Tschüss. So, jetzt haben wir hier jemanden aus Frankreich, nämlich Jean-Claude. Jean-Claude ist 28. Guten Morgen. Hallo. Hallo. Guten Morgen. Wieso rufst du aus Frankreich an? Wie kommt's? Weil ich Franzose bin. Du bist Franzose? Ja, ich bin Franzose. Das klang jetzt gar nicht so. Ja, wir wohnen hier ziemlich nah an der Grenze zum Saarland. Ah ja. Und deshalb... Und da könnt ihr auch deutsches Fernsehen empfangen, klar? Ja, ganz klar. Ja gut, heute über Satellit. Satellit, ja sicher, natürlich. Es geht ja in ganz Europa. Ja, jetzt. Weshalb ich eigentlich anrufe, ja. Also es verknüpft sich eigentlich mit der Sendung von gestern Abend. Ja. Und zwar, mein Großvater ist im Juni gestorben. So, jetzt wollte ich dir nur mal mitteilen, dass eigentlich durch ihn sind wir auf deine Sendung gekommen. Durch den Großvater? Durch den Großvater. Also der war jetzt dieses Jahr 81. Mhm. Das hat damals vor, ich weiß nicht, 8 Jahren ungefähr angefangen. Vor 10 Jahren. Also wir haben vor 10 Jahren angefangen. Als er uns angesteckt damit hat. Ach so. Und das wollte ich dir ein für sich nur mal mitteilen, weil er war wirklich ein großer Fan von dir. Und er hat sich jede Nacht, also am Anfang immer nachts noch die Sendung um die Ohren gehauen. Die letzten Jahre ging es dann halt nicht mehr so, durchs Alter, da konnte er nicht mehr abends so lange aufbleiben. So. Entschuldigung, ich bin ein bisschen nervös. Ja, ist ja völlig normal, aber das finde ich sehr rührend, was du erzählst, das freut mich. Und, also ich wollte schon, dass du das weißt, weil ich wollte ihm hiermit an für sich noch eine kleine Ehre setzen, wenn man das so sagen kann. Das ist sehr schön, dass du das machst. Ist dein Großvater plötzlich verstorben? Oder war er sehr krank? Nee, plötzlich an für sich nicht. Er ist letztes Jahr im August hat es angefangen, wo er langsam krank wurde. Und da kam dann eins aufs andere. Es wurde immer schlimmer. Zum Schluss haben dann die Nieren auch versagt. Und die letzten Monate hat er an für sich nur noch im Krankenhaus verbracht. Warst du bei ihm, als er verstorben ist? Wir wurden dann abends angerufen, weil er war dann die letzten Wochen auf der Intensivstation. Und da wurden wir dann abends angerufen und da bin ich dann mit meiner Mutter rüber, also mit meinen Eltern und mit meiner Freundin rübergefahren. Und ich war dann auch mit die ganze Nacht über am Bett. Hast du den Eindruck, dass er gelitten hat oder ist er eher ruhig eingeschlafen? Ich will sagen, er war an für sich eigentlich ruhig, weil die letzten 2 Tage war er gar nicht mehr ansprechbar. Die Augen waren zu und es wurde nur noch per Maschinen wurde er am Leben erhalten. Also auch wenn es sich krass anhört, es war eine Erlösung für ihn. Dann denken wir jetzt nochmal alle gemeinsam ganz intensiv an deinen Opa. Ja, danke schön. Und ich freue mich, dass ich das noch erfahren habe von dir, dass er ein großer Fan hier von unserer Sendung war. Ja, also wie gesagt, er war wirklich, er hat keine Sendung verpasst. Er hat sie sich immer auf Video aufgenommen, hat sie sich dann morgen zum Frühstück angeguckt. Also er war wirklich, und er hat unsere ganze Familie auch damit angesteckt. Lieber Jean-Claude, jetzt müssen wir Schluss machen. Wir sind gleich am Ende. Schön, dass wir beide noch haben sprechen können. Dir und deiner Familie mein Beileid und von Herzen alles Gute. Vielen Dank.